Teil 2. Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Wenn man nicht zu Hause ist und jemand anruft, dann kann der Anrufer eine Nachricht auf den Anrufbeantworter sprechen. Du hörst gleich 4 Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Lies zuerst die Aufgaben 6 bis 9. Du hast dafür 60 Sekunden Zeit.